Modul 2. Angebote. Produkte und Dienstleistungen. Alltägliche Situationen. Aufgabe 1 und 2. Guten Tag. Könnten Sie mir vielleicht weiterhelfen? Guten Tag. Selbstverständlich helfe ich Ihnen gern. Wofür interessieren Sie sich denn? Für einen Laptop. Meine ist leider kaputt gegangen. Ich denke, da ist nichts mehr zu machen. Und ich brauche unbedingt ein neues Notebook. Ohne Computer bin ich hilflos. Ich muss dringend meine Arbeiten schreiben, meine E-Mails checken, mit meiner Familie sprechen. So viele Dinge. Ein funktionierendes Notebook ist wirklich überlebenswichtig für mich. Das verstehe ich sehr gut. Heutzutage kommt man ohne Computer nicht mehr aus. Was für ein Modell war es denn? Es war ein Tonibo-Notebook, aber schon recht alt, fast 8 Jahre und auch sehr langsam. Da gibt es mittlerweile sehr viel bessere Modelle, die viel mehr leisten. Wir haben hier ein breites Angebot an Notebooks. Wie viel darf das neue Notebook denn kosten? Naja, eigentlich sollte es nicht so teuer sein. Aber ich möchte schon ein gutes Gerät haben, das ausreichenden Speicherplatz hat und einen guten Prozessor. Es sollte nicht mehr als 600 Euro kosten. Sehr gut. Dafür gibt es schon sehr gute und leistungsstarke Notebooks. Wofür möchten Sie es denn benutzen? Mehr für den Office-Bereich oder möchten Sie damit zum Beispiel auch Filme bearbeiten? Wie meinen Sie das? Wie ein Filmregisseur? Nein, so etwas kann ich nicht. Ich schaue mir natürlich gern schon mal einen Film auf dem Notebook an, aber mehr mache ich nicht. Ich brauche es für meine Büroarbeiten, zur Kommunikation, eben den Office-Bereich. Spielen Sie vielleicht Videospiele? Es ist wichtig, das zu wissen, da man dafür einen stärkeren Prozessor und eine bessere Grafikkarte benötigt. Nein, nein, das ist nichts für mich. Ich schaue gerne Filme und ich spreche mit meiner Familie und meinen Freunden in Italien. Ah, sehr gut für den Office-Gebrauch. Dann muss das Gerät nämlich nicht den stärksten Prozessor haben. Da reicht auch ein Mintel 3 oder Mintel 5 aus. Möchten Sie unbedingt wieder ein Notebook von der Firma Tonibo haben? Für mich ist das Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig. Es muss nicht unbedingt von derselben Firma sein. Wunderbar. Dann haben Sie eine größere Auswahl und wir können ein Gerät in der von Ihnen gewünschten Preisklasse finden. Außerdem, wenn Sie mich fragen, sind die Markennamen nicht unbedingt so wichtig. Da die Bestandteile sowieso von denselben großen Herstellern stammen, wie zum Beispiel die Mintel-Prozessoren. Es gibt meistens nur 2 oder 3 große Firmen, die alle Marken beliefern. Das ist ja sehr interessant, das wusste ich gar nicht. Worauf muss ich denn besonders achten bei der Leistungsfähigkeit? Für mich ist es wichtig, dass das Notebook zuverlässig ist und auch schnell arbeitet. Ja, also für einen zuverlässigen Gebrauch und eine hohe Geschwindigkeit ist ein Arbeitsspeicher von 8 GB RAM erforderlich. Aber damit sind die meisten Notebooks in dieser Preisklasse ausgestattet. Außerdem sollte es eine SSD-Festplatte haben, damit Sie einfach schneller arbeiten können. Hier ist unser Angebot der Woche. Wir haben da ein schönes Vialo-Notebook mit einem 17-Zoll-Bildschirm, das sehr schlank und leicht ist und trotzdem absolut leistungsfähig. Die Stärken bei diesem Gerät liegen auch im Multimedia-Bereich. Das heißt, Sie können damit neben der Office-Nutzung in hoher Qualität Musik hören und Filme anschauen. Was glauben Sie, wie schwer das Notebook ist? Ach, das ist ja überraschend leicht. Wie viel wiegt es denn? Es wiegt tatsächlich nur 1,2 Kilogramm. Ein absolutes Leichtgewicht. Damit können Sie wunderbar sowohl von zu Hause als auch von unterwegs arbeiten. Der Klang bei diesem Gerät ist sehr klar und differenziert, dank der mit Dolby Audio optimierten Lautsprecher. Dadurch wird auch die Verständlichkeit bei Online-Gesprächen per Skype und Co. deutlich verbessert. Und Sie können mit Ihrer Familie und Freunden von überall kommunizieren. Bei Musik und Filmen können Sie die Lautstärke aufdrehen, ohne dass der Sound verzerrt wird. Das klingt sehr gut. Und ein Display von zum Beispiel 15 Zoll wäre zu klein für mich. Welche Auflösung hat die Kamera? Einen Moment bitte. Lassen Sie uns kurz nachschauen. Ah, hier steht es. Die Kamera hat eine Auflösung von 1 Megapixel. Das ist ausreichend. Wie teuer ist denn dieses Notebook? Da haben Sie Glück. Dieses Modell ist gerade im Angebot, deshalb können Sie es für nur 599 statt für ursprünglich 779 erwerben. Aha, das klingt sehr gut. Ist denn auch eine Ratenzahlung möglich? Ach ja, und wird es ebenfalls mit einem Betriebssystem geliefert? Alle Notebooks sind mit dem Betriebssystem Windows 10 ausgestattet, sodass Sie sofort loslegen können. Das Office-Paket müssten Sie allerdings dazu kaufen, aber es kostet nicht viel. Wir haben es ebenfalls im Angebot für ein Jahr für nur 19,99 €. Sie erwerben damit eine einjährige Lizenz und können diese dann jederzeit verlängern. Und was die Ratenzahlung angeht, wir bieten hier bei Sonix sehr günstige Konditionen für eine Ratenzahlung an. Eine Finanzierung mit 0% Zinsen. Was halten Sie davon? Das ist ja fantastisch. Dann kann ich mir das Notebook ja jetzt schon leisten. Wie sieht es mit der Garantie aus? Auf die Notebooks gibt es eine einjährige Garantie vom Hersteller. Sie können aber ebenfalls eine Garantie Plus abschließen, gegen einen geringen Aufpreis. Dann hätten Sie eine Verlängerung der Garantie auf 4 Jahre. Diese beinhaltet ebenfalls die kostenlose Reparatur bei Material- und Produktionsfehlern. Wunderbar. Vielen Dank für die tolle Beratung. Ich denke darüber nach. Auf Wiedersehen. Das habe ich sehr gern gemacht. Denken Sie in Ruhe über das Angebot nach. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.